Neulich im Aufnahmestudio. Hallo Kinder! Ich meinte, yo Kids! Einer von euch hat die große Ehre, bei einem meiner Tracks mitzusingen. Also wer möchte... Ich! Okay, was hast du denn für Referenzen? Ja, hallo, mein Name ist Ron. Ja, das weiß ich. Meine Hobbys sind singen. Sagst, schon immer habe ich mich für Singen interessiert. Außerdem habe ich auch noch das Hobby, Busfahrsimulationen am PC zu spielen. Ich bin. Das interessiert doch keine Sau. Ich will wissen, was du für Referenzen hast. Hey, ist schon gut. Hey, sing doch einfach mal was vor, okay? Okay. Gut, irgendwas Peppiges, was Freshes. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Schleckereien. Warte mal eben. Ich will dich jetzt nicht beleidigen oder sowas, ja, aber mir fehlt einfach die gewisse, naja, Freshness. Du hast es einfach nicht drauf, okay? Ich meine das ja auch gar nicht böse, wenn ich sage, du bist scheiße, weil das ist ja die Wahrheit, weißt du? Was ist denn hier los? Hallo, Mrs. Weasley. Mein Ron ist sehr begabt. Ja, das habe ich schon... Wenn die nicht sofort mit unterstützen, ja, dann rufe ich die Polizei. Ich reiße komplett aus. Nein, Mann. Ich reiße ihnen den Sack ab. Passen Sie auf. Ich habe das Angebot für Sie. Er kommt mit aufs neue Album und... Deine Weihnachtsbäckerei singen. Du, ich glaube nicht, dass... Ah. Okay. Ja.